Und da werden dann auch diese Sachen noch mehr aus der Tiefe der Geschichte heraus entwickelt, die Luther davon sich gibt, nachdem er von den Juden enttäuscht ist und dann auf die Juden loshaut. Und da geht es dann ungefähr so, das ist vor allem seine schlimmste Hetzschrift gegen die Juden, das ist 1542/43 gewesen, 1500, also 20 Jahre vorher, war er noch außerordentlich, könnte man mit heutigen Bezeichnungen sagen, philosem oder judenfreundlich. Oder ich zitiere das mal hier aus Gottes erste Liebe, so ein Klassiker von Friedrich Heer, einem Linkskatholiken, der es auch sehr schön aufgewiesen hat. Daher sind auch diese Zitate aneinandergereiht. Friedrich Heer schreibt, der junge Luther ist judenfreundlich, zwischen 1523 und 1543 kehren sich seine Ansichten über die Juden aber völlig um. Der alte Luther lehnt jedes Gespräch mit den Juden ab. Enttäuschung zunächst über die Juden. Luther hoffte als ein neuer Paulus auf die Bekehrung Israels. Lebt er nicht in der Endzeit? Wie lange kann es noch dauern, bis Gott die letzte Ernte einbringt? Zu dieser Ernte aber gehören die Juden. Der junge deutsche lutherische Protestantismus hofft auf eine Bekehrung der Juden. Der paulinische und augustinische Ex-Mönch Luther fällt nun, wie nicht wenige römische Theologen und Päpste, aus seiner Enttäuschung über die Halsstarrigkeit der Juden in den Judenhass, der zudem seiner allgemeinen Verdüsterung, also Luthers Verdüsterung, genau entspricht. Das kann man dann vielleicht noch bei der psychoanalytischen Dimension noch auf diese Verdüsterung Luthers, das geht bis ins Psychotische, wie Erik Erikson bei dem jungen Mann Luther auch zeigt, entspricht. Bereits 1537 weigert er sich, den vom Kaiser bestellten Fürsprecher der deutschen Juden, Josef von Rosheim, zu einem Gespräch zu empfangen. Das ist eine sehr berühmt gewordene Episode, wie er den wegschickt, wegjagt und ihn nicht gegen die Pogrome, die sich häufenden Pogrome unterstützen will, gar nicht erst anhören will, sondern mit groben Worten abfertigt. Luther übernimmt, also den Josef von Rosheim, ist vielleicht heute nicht mehr so geläufig, das war der vom Kaiser als Repräsentant für die Judenheit in dem deutschen Territorium des Heiligen Römischen Reiches bestellte Vertreter. Luther übernimmt hier alle Mittelalterlichen, und das ist entscheidend. Luther ist bis in die Knochen mittelalterlich, rückwärtsgewandt. Also hier ist das Wort Religio als Rückbindung im wörtlichen Sinne zu verstehen. Es ist eine Rückwendung zu der reinen Kirche, zum wirklich eigentlichen reinen Katholizismus, Idealkatholizismus könnte man sagen. Und es hat mit Modernität überhaupt nichts zu tun. Das wird immer wieder bestätigt von denen sich mit Luther sozusagen kritisch gesehen haben. Das nur nebenbei. Also es werden alle mittelalterlichen Imagines, also Bilder, Stereotypen, Phantasmata und Vorstellungen von jüdischem Teufelswerk übernommen. Die Juden begehen Ritualmorde, vergiften die Quellen und Brunnen, schänden und töten die Christen, wo sie können. Die Juden sind ein Verrätervolk. Luther traut ihnen alles Böse zu, was im 19. und 20. Jahrhundert dann protestantische Prediger und Theologen den Roten zum Beispiel auch zutrauten. Abgesehen davon, dass sie in wenigsten Fällen nicht antisemitisch waren. In seinen Predigten und Tischreden fordert er immer häufiger die Vertreibung, ja die Ausrottung der Juden. 1543 veröffentlicht Luther seine beiden bis heute von christlichen Antisemiten als Kronzeugen berufenen Traktate von den Jüden und ihren Lügen und vom Shem Hamphoras. Weiß jemand, was das bedeutet, der Shem Hamphoras, so hebräisch? Ja, tut mir leid, ich kann es auch nicht sagen, keine Zeit gehabt, das nachzugucken. Vom Shem Hamphoras. Seine letzte Predigt am 18. Februar 1546 in Eisen ist ganz den Juden gewidmet. Luther verlangt ihre Vertreibung aus allen deutschen Landen. Praktische Maßnahmen, die der späte Luther vorschlägt, sind Verbrennung der Synagogen, Konfiszierung aller hebräisch geschriebenen Bücher, Verbot auf jüdische Art zu beten, Zwang zur Handarbeit, am besten Vertreibung aus allen deutschen Landen. Ich habe das meine getan, ich bin entschuldigt, heißt es in dieser Predigt. Viele antisemitische Traktate und Pamphlete im Gefolge von Luthers Judenschriften erschienen dann vom 16. bis zum 20. Jahrhundert in Gießen. So Schriften wie Der Judenfeind 1570, Die Judengeißel 1604, Kurzer Auszug von den schrecklichen jüdischen Lästerungen 1604. Das teuflische Triptychon, das er von den Juden malt, also so ein dreiflügeliges Bild, wie es an Altären aufgestellt wurde, an christlichen, das besteht aus der Dreiheit Religion, Rasse und Geld der Juden als teuflisch. Religion, Rasse und Geld der Juden sind teuflisch nach Luther. Luther ruft nach einem deutschen Führer, er nennt es so, und stellt seinen deutschen Helden Hermann der Kerusker vor.